Wir sind die Weltmeister im Wegschauen. Sich in etwas einmischen würde sich keiner trauen. Eine Frau, die in die Stadt geht und auf einmal merkt, dass sie ihre Wehen kriegt. Liegt da am Boden, völlig verkrümmt. Es dauert eine halbe Stunde, bis jemand kommt. Ein alter Mann wird verschlagen. Keiner mischt sich ein und keiner will was sagen. Bis dieser Mann wegen der Gewalt stirbt. Die Jugendlichen flüchten, weil sie keiner halten wird. So ist Deutschland, alle haben Angst. Keiner geht dazwischen, keiner hilft, wo er helfen kann. Alle gaffen nur oder ignorieren es, weil sie sich Gedanken machen, ob es richtig ist. Völliger Mist, sie haben doch nur Schiss, weil die Gewalt an der Tagesordnung ist. Unser Land braucht Verstand, denn jeder hier braucht einmal Hilfe. Aber wer hilft uns hier, wenn sich keiner traut und jeder wegschaut? Frauen sind die Opfer der Vergewaltigung, sie bringen sie um nach der Befriedigung. Und kleine Kinder fallen immer wieder rein, Kinderschänder lassen sich neue Tricks einfallen. Das ist krank, alle schauen weg, leider gibt es keinen, der was unternimmt. Keiner kann's verstehen, aber wegsehen und am Ende sagen, dass sie sich nicht mal schämen. So extrem wie in dieser Zeit weiß nie, denn irgendwann gibt es Anarchie. Denn die Straftäter werden sich vermehren, sie verkehren sogar im Internet. Yeah, Pornoseiten, Kriminalität und noch mehr. Wie man sich eine Bombe baut, findet man hier. Zu diesem Zweck gibt es kein Gesetz, nein, im Gegenteil, alle schauen weg. Unser Land braucht Verstand, denn jeder hier braucht einmal Hilfe. Aber wer hilft uns hier, wenn sich keiner traut und jeder wegschaut? Jugendliche sind das Zielobjekt. Was der Jugendliche tut, ist gegen das Gesetz. Mit diesem Satz wollen sie uns zeigen, dass ab heute alle Menschen unter ihnen leiden. Jugendliche schreien und machen Unterhaltung, verwandeln sich in Amokläufer für die Zeitung. Aber nicht, weil sie Ballerspiele spielen, sondern weil sie keine Liebe von den Eltern kriegen. Sie bekriegen sich virtuell, aber es ist nicht real wie unsere Welt. Was du davon hältst, ist mir egal. Hauptsache meine Botschaft kommt an. Und wann kann ich wieder schlafen? Wann können wir sicher sein auf den Straßen? Ich will euch zeigen, was ihr verpasst, weil ihr eure Augen schließt, als wär es Nacht. Unser Land braucht Verstand, denn jeder hier braucht einmal Hilfe. Aber wer hilft uns hier?